Die bulgarisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft gab das Bulletin in April-Ausgabe heraus. Darin wurden die Beiträge über das heilige revolutionäre Leben des Genossen Kim Il-sung, der sich um die Epoche und Geschichte unvergängliche Verdienste erworben hatte, redigiert.